Rock etc. Es gibt kein tolleres Medium als Musik, um Gefühle auszudrücken, sagt Carrie Brownstein. Sie ist eine der beiden Gitarristinnen und Sängerinnen von Sleater-Kinney. Eine Schlagzeugerin komplettiert das Trio aus den USA. Auf jemanden, der in der Band Bass spielt, haben die drei immer schon verzichtet. Sleater-Kinney existiert seit gut 20 Jahren und die Band entstand, als an der Westküste der USA ein radikales feministisches Selbstbewusstsein die Kunst beherrschte. Musikalisch stand folgerichtig der Punk-Pate. Aus diesen Zutaten schufen die drei Musikerinnen ihre Songs, die immer rau und rüde klingen, in den Texten aber durchaus Nachdenklichkeit transportieren. Nach einigen Jahren Pause ist Sleater-Kinney kürzlich mit neuer Platte und Konzerten ins Bewusstsein der Fans zurückgekehrt. Michael Frank nutzte die Gelegenheit, mit den Musikern bei einem Konzert in Belgien zu sprechen. Zwei Strophen mit einer Mischung aus Wut, Selbstzweifel und Selbstbehauptungswillen hat dieser Song von Sleater-Kinney, A New Wave. Und dann ist da noch der sonnige, hitverdächtige und trotzdem doppelbödige Refrain. Keiner wird hier Notiz davon nehmen, kein Plan kann uns einschränken, heißt es da. Es ist keine neue Welle, es sind bloß du und ich, nur Augen sind Zeugen. Wir sterben als Beweis dafür, dass wir so gelebt haben. Wir erfinden uns unsere eigene Verborgenheit. A New Wave ist einer von 10 neuen Songs, die Sleater-Kinney Anfang 2015 auf ihrem neuen Album No Cities to Love veröffentlicht haben. Im Spätsommer 2006 hatte sich die Band nach 7 Alben auf unbestimmte Zeit getrennt. Erst im Herbst 2014 war die Wiedervereinigung angekündigt worden, in der Besetzung, wie sie seit 1997 existiert. Mit den beiden Gründungsmitgliedern, den Gitarristinnen und Sängerinnen Corinne Tucker und Carrie Brownstein und mit der Schlagzeugerin und gelegentlichen Sängerin Janet Weiss. Janet Weiss hat die besondere Bedeutung, die die Band in ihrem Leben hat, unlängst mit den Worten beschrieben: Wenn wir unsere Songs spielen, habe ich das Gefühl, dass wir etwas Wichtiges tun. Das hat mir in meinem Leben ohne Sleater-Kinney gefehlt. Einer der neuen Songs heißt No Anthems. Darin findet sich die Zeile: Ich will eine Hymne, eine Waffe, aber eine ohne Gewalttätigkeit, eine Quelle der Kraft. Wie viele andere der neuen Songs hat auch dieser seinen Ursprung in Improvisationen der drei in einem Proberaum, diesmal dem von Carrie Brownstein, erinnert sich Corinne Tucker. That song, No Anthems, came about in Carrie's practice space. Again, we started it as a jam. Wir haben erst einmal einfach drauf losgespielt. Die Grundlage für alles war ein Schlagzeugrhythmus von Janet Weiss. Und dann haben wir Gitarren drüber gelegt und ein paar Gesangsideen. Der Song hat sich dann zu einer Reflexion über die verschiedenen kulturellen Bedeutungen von Musik entwickelt und darüber, wie tief sie Menschen berührt. In der langen Zeit, in der es unsere Band gibt, haben wir echte Veränderungen erlebt. Als wir anfingen, befanden wir uns in den USA mitten in einem Kulturkampf. Das Klima in den USA war damals viel konservativer als heute. Es gab damals auf kultureller Ebene ein Bollwerk einer christlich-konservativen Mehrheit an der Macht und die verhielt sich gegenüber Homosexuellen sehr abschätzig. Auch die Frauenbewegung hatte damals schwer zu kämpfen. Es ist zwar nicht so, dass wir heute alle konservativen Vorstellungen überwunden haben, aber die USA sind in den letzten 20 Jahren definitiv fortschrittlicher geworden. Es ist wirklich interessant, diese Kraft kultureller Veränderung mitzubekommen, im Verlauf meines Lebens diesen Fortschritt der USA zu erleben. Ich finde es immer interessant, darüber nachzudenken, wie Musik Menschen berührt und ob Musik die Kraft hat, Menschen zu beeinflussen. Ich glaube, das hat sie. You know, I think it's always interesting to think about how music affects people and you know, whether or not that does have a power with people. I mean, I think it does. Corinne Tucker, einer der beiden Gitarristinnen und Sängerinnen von Sleater-Kinney, wurde am 9. November 1972 in einer kleinen Stadt im US-Staat Oregon geboren. Ihr Vater war Hobbymusiker und Folksänger mit einer Vorliebe für Bob Dylan, Bruce Springsteen und Patti Smith. Den wohl bedeutendsten Einfluss auf Corinne Tucker muss aber die Studienzeit in der äußerst liberalen Stadt Olympia im Staat Washington gehabt haben. Sie studierte am progressiven Evergreen College die bemerkenswerte Fächerkombination Film, Politologie und sozialer Wandel. Rückenwind bekam Corinne Tucker damals nicht nur von feministischen Professorinnen. In Olympia wurde gerade eine intelligente, feministische Variante von lauter, punkiger Rockmusik geboren. Kathleen Hannas Band Bikini Kill war wohl die bekannteste der sogenannten Riot Girl Bewegung. Tatsächlich filmte Corinne Tucker den allerersten Auftritt von Bikini Kill. Wenig später, 1991, gründete sie ihre erste eigene Band, Heaven to Betsy. Als ich nach Olympia zog, um zu studieren, war ich ungefähr 17. Ich mochte Musik sehr und sah mir gern Bands live an. Olympia hatte damals eine fantastische Musikszene. Die Plattenfirma K Records hatte wegen ihrer International Pop Underground Veröffentlichungen Kontakt zu allen möglichen Bands. In Seattle gab es das Label Sub Pop und die Band Nirvana. Und so kamen alle diese tollen internationalen Bands nach Olympia und spielten in diesem kleinen Club. Ich habe mir jedes Konzert dort angesehen. Ich habe dort zufällig die ersten Auftritte von Bikini Kill und Brad Mobile gesehen. Die hatten damals schon das Konzept der Riot Girl Bewegung komplett drauf. Das war wirklich neu und revolutionär. Das hat mich unglaublich inspiriert. Und ich sagte mir, so etwas mache ich auch. Ich gründe eine Band. Ich erzählte den Leuten sogar schon davon, dass ich in einer Band mitspielte, als ich noch gar nicht damit angefangen hatte. So sehr wollte ich Teil davon sein. In dem Sommer ging ich dann nach der Uni zu mir nach Hause und fing an, Songs zu schreiben. Meinen ersten Auftritt hatte ich dann noch im selben Sommer bei der International Pop Underground Convention in Olympia. Das war's. Ich wollte das unbedingt. Und mir wurde halt auch die Gelegenheit dazu gegeben. Ich hatte Glück, dass ich Teil dieser Musikszene war. Angefangen zu singen, habe ich in der Band Heaven to Betsy. Meine Stimme klang damals noch eher wie die einer Liedermacherin aus der Folk-Szene. Die Musik der Band entwickelte sich zu einer Zeit, als die Grunge-Szene sehr angesagt war. Und um das Publikum auf mich aufmerksam zu machen, spielte ich über größere Verstärker, benutzte öfter Verzerrer für die Gitarre. Und meine Stimme versuchte dann, mit all dem mitzuhalten und wurde über die Jahre immer lauter. Als es dann mit Sleater-Kinney losging, hatte ich eine kräftigere, laute Stimme, die sich in einem Rockclub etwas besser durchsetzen konnte. You know, by the time that Sleater-Kinney started, I had a stronger, louder voice that kind of handle a rock venue a little bit more. Kerry Brownstein, das zweite Gründungsmitglied von Sleater-Kinney, ist 2 Jahre jünger als Corinne Tucker. Sie wurde 1974 in Seattle geboren und begann zu Anfang der 90er Jahre ebenfalls am Evergreen College in Olympia zu studieren. Kerry Brownsteins Band Excuse 17 und Corinne Tuckers Heaven to Betsy traten oft nacheinander in Clubs auf und noch während dieser Zeit gründeten die beiden Sleater-Kinney, zunächst als Nebenprojekt, 1994 war das. Sobald sie anfingen, gemeinsam Songs zu schreiben, wurde ihnen klar, dass da etwas Besonderes in der intuitiven Kombination ihrer beiden Gitarren entstand. Hinzu kommt, dass die beiden ihre Instrumente tiefer stimmen als üblich. Dadurch steht ihnen auch eine Art Bassregister zur Verfügung, obwohl das Trio bekanntlich keine Bassistin hat. Während einer Australien-Tournee lernten Kerry Brownstein und Corinne Tucker die Schlagzeugerin Laura McFarlane kennen. Mit ihr spielten sie 1994 in Melbourne innerhalb von 24 Stunden die 10 kurzen Songs des ersten Sleater-Kinney-Albums ein. Veröffentlicht wurde es 1995. In einigen Songtexten vom ersten Album kam die männliche Hälfte der Erdbevölkerung nicht besonders gut weg. On that first record, we were still, I mean, as a writer, I think I was still kind of in the Riot Girl sort of character. Als Songschreiberin war ich damals irgendwie noch in der Riot-Girl-Rolle. Mit Ideen aus dieser Bewegung ließen sich damals einige Songs ganz schnell schreiben. Ich glaube, den Song Sold Out habe ich geschrieben, nachdem ich die Autobiografie von Marilyn Monroe gelesen hatte. Sie hatte es richtig schwer im Leben. Frauen waren die ganze Zeit einzig und allein nach ihrem Äußeren beurteilt worden. Sie war selber eine unglaublich schöne Frau. Aber als sie 37 Jahre alt war, kam sie sich wertlos vor, weil sie sich verbraucht fühlte. In dem Song Sold Out steckt etwas von der Frustration darüber, dass Frauen noch immer darum kämpfen müssen, diese Reduktion auf ihr Äußeres zu überwinden. Damit müssen sie sich in den USA auch heute noch rumschlagen. Es ist zwar schon viel besser geworden, aber wir müssen uns noch immer von dieser Vorstellung befreien, uns nur nach der äußeren Erscheinung zu beurteilen und nicht nach unseren Fähigkeiten. Wenn man jung ist, muss man sich sehr anstrengen, um sich von solchen Vorstellungen zu befreien. Deshalb steckt in dem ersten Album ziemlich viel Existenzangst. So, I think a little bit of that when you're young, you have to struggle really hard to break free of those kinds of thoughts in your mind. So that's why it's a pretty angsty record. Obwohl nur ein Jahr zwischen der Veröffentlichung der ersten beiden Sleater-Kinney-Alben lag, hatte sich das Trio kompositorisch und instrumentaltechnisch deutlich weiterentwickelt. Das zweite Album erschien 1996 und heißt Call the Doctor. Eingespielt wieder mit der Australierin Laura McFarlane als Schlagzeugerin und gelegentlicher Sängerin. Die dritte Sleater-Kinney-Platte erschien bereits ein Jahr später, im Frühjahr 1997. Janet Weiss war als neue Schlagzeugerin zur Band gekommen. Sie war damals 31 Jahre alt, aber der Altersunterschied zu den beiden anderen hat nie eine Rolle gespielt. Das neue Album mit Janet Weiss, Dig Me Out, erwies sich als bisher erfolgreichste Platte der Band. In den ersten zwei Jahren seit der Erstveröffentlichung verkaufte sich die Platte allein in den USA 64.000 Mal. Corinne Tucker beschreibt ihre Erfahrungen mit dem Rockstar-Ruhm als durchaus ambivalent und ist froh darüber, dass sie seit langem in Portland im US-Staat Oregon lebt. You know, when we first experienced a bit of success when Dig Me Out came out in the United States, we did experience. Als Dig Me Out in den USA herauskam, haben wir tatsächlich so eine Erfolgswelle und auch ein bisschen Berühmtheit erlebt. Wenn man noch keine 30 ist, kann einen das ganz schön verwirren. Wenn man noch nicht weiß, wie es mit dem eigenen Leben weitergehen soll, wie man sich persönlich weiterentwickelt, kann so etwas eine sehr dunkle Seite der menschlichen Natur fördern, eine sehr ich-bezogene Seite. Wenn du dich als Mensch weiterentwickeln und am Leben Anteil nehmen willst, musst du dich um andere Aspekte deines Lebens kümmern und andere Umgangsformen pflegen mit Menschen, denen deine Musik völlig egal ist. Das ist das Tolle am Leben in Portland. Das mit der Musik ist den Leuten völlig egal. Jeder ist dort etwas Besonderes. Viele bringen mit einem eigenen LKW Nahrungsmittel zu den Leuten oder haben zu Hause ein Arbeitszimmer eingerichtet und betreiben ihr Geschäft von da aus. Jeder macht etwas Einzigartiges. Und die Hälfte der Leute sind sowieso Musiker. So eine Art Leben mit anderen Menschen ist schon prima. Everybody's special. Everybody has a, you know, a food truck or a, you know, their own homebrew or something they're doing that's unique. So, you know, and half the people are musicians. So it's like, it's a good way to live with people. Das war das Titelstück von Slater Kinneys drittem Album Dig Me Out aus dem Jahr 1997. Obwohl nach dem Erfolg dieser Platte einige große Firmen an die Band mit lukrativen Angeboten herantraten, entschlossen sich die drei Musikerinnen, ihrem damaligen Label Kill Rockstars treu zu bleiben und auch ihre drei nächsten Alben dort zu veröffentlichen. Die Anschläge vom September 2001 und die Reaktionen eines Teils der amerikanischen Gesellschaft darauf waren das beherrschende Thema des sechsten Slater-Kinney-Albums One Beat aus dem Jahr 2002. Statt Kriege zu führen, wird in dem Song Step Aside tatsächlich eine friedlichere und überlegtere Vorgehensweise empfohlen. In Anspielung auf einen alten Soul-Hit, den man unter anderem von den Five Deftones oder Ray Charles kennt. Why Don't You Shake a Tail for Peace and Love, heißt es in dem Song von Slater-Kinney. Yeah, I mean, I think that whole record was really written in the wake of 9/11 in the US. Das ganze Album One Beat wurde unter dem Einfluss der Anschläge vom 11. September komponiert. Das war eine sehr düstere Zeit für die USA. Die Reaktion der USA war damals sehr konservativ. Was für ein Land wollte man sein nach so einem Angriff? Es war eine fürchterliche Zeit. Die Leute trauerten um die Verstorbenen, natürlich. Aber sich dann umzudrehen und dem Irak den Krieg zu erklären, auf der Basis, dass man so versuchen wollte, den Terrorismus zu bekämpfen. Ich wünschte, es hätte damals in den USA eine intensivere und eine offene Debatte darüber gegeben, wie man mit der Krise auch anders hätte umgehen können. Darüber, welche Konsequenzen ein Krieg gegen den Irak haben könnte. Und auch darüber, was das für Beweise waren, die uns Saddam Hussein als Urheber der Anschläge präsentierten. Die waren so etwas von dürftig. So viele Amerikaner sind in dem Irakkrieg gestorben. Und es gab keine echten Beweise, dass der Irak hinter dem Angriff von Al-Qaida auf Amerika steckte. Und being a person who's just, you know, really questions the basis for, you know, the need for war. Für eine Autorin, Musikerin, für einen Menschen, der die Notwendigkeit eines Krieges als Konfliktlösung sehr in Frage stellt, gibt es kein tolleres Medium als Musik, um diese Gefühle auszudrücken. Viele dieser Fragen tauchten auf dieser Platte auf, weil sie uns einfach selber stark beschäftigten. Das war ganz natürlich. Noch ein furioses Studioalbum sollte es nach One Beat von Sleater-Kinney geben, bevor die Band dann ohne Angabe von Gründen im August 2006 eine Pause für unbestimmte Zeit ankündigte. Wie man heute weiß, litt Carrie Brownstein damals an Panikattacken, die manchmal in Notaufnahmen von Krankenhäusern endeten, und an stressbedingten Krankheiten. Für Carrie Brownstein war das Warnung genug. Sie musste Abstand gewinnen, arbeitete kurze Zeit für eine Werbeagentur und näherte sich dann als Blogschreiberin wieder der Musik an. Ab 2010 entstand unter anderem mit Janet Weiss das Bandprojekt Wild Flag. Zusammen mit Fred Armisen als Co-Autor und Schauspieler erlebt Carrie Brownstein seit 2011 einen schließlich Emmy gekrönten Erfolg mit mehreren Staffeln der Fernsehserie Portlandia. Carrie Brownsteins Kolleginnen aus dem Trio Slater-Kinney waren vielleicht nicht ganz so sichtbar erfolgreich, aber auch Janet Weiss und Corinne Tucker hatten reichlich zu tun. Janet Weiss zum Beispiel mit Stephen Malkmus and the Jicks, mit Bright Eyes oder mit dem eigenen Duo bzw. Trio Quasi. Corinne Tucker veröffentlichte 2010 und 2012 zwei Soloplatten, 2008 war sie zum zweiten Mal Mutter geworden. Und dann ergab sich bei einem zwanglosen Gespräch mit Carrie Brownstein im Wohnzimmer von Tuckers Heim die Perspektive erneuter gemeinsamer Musik. Die Vorbereitungsphase der Wiedergeburt Slater-Kinneys dauerte lange und wurde effektiv geheim gehalten. Die Suche nach neuen Songs begann im Mai 2012 mit Improvisationen in Proberäumen, wobei die verschiedenen Rollen zwischen Melodieerfinderin und Textschreiberin bei Slater-Kinney von Song zu Song anders verteilt sein können. We usually try to have one person be the lead lyricist on. And so it just really depends on who is able to sing over their guitar part. And normalerweise versuchen wir es hinzubekommen, dass es für einen Song eine Haupttexterin gibt. Die Entscheidung, wer das sein wird, hängt davon ab, wer von uns beiden in der Lage ist, gleichzeitig zum Gitarrenpart auch noch zu singen und sich eine Gesangsmelodie einfallen zu lassen. Und die Person bestimmt dann die Richtung des Songs mit ihrem Text. Aber das läuft nicht immer so. Carrie und ich haben verschiedene Methoden, um uns Texte auszudenken. Der Text des ersten Songs vom neuen Album Price Tag ist zum Beispiel von mir. Die Gesangsmelodie und die Idee zur Hauptfigur des Songs sind mir im Proberaum eingefallen. Ich wusste ungefähr, wovon der Song handeln sollte, und ich hatte eine Vorstellung von der Stimme der Person, die ihn singen sollte. Ich wollte ihre Geschichte erzählen, von einer alleinerziehenden Mutter in den USA, die sich abmüht, um ihre Familie durchzubringen. Die Gesangsmelodie ist mir im Proberaum eingefallen und normalerweise braucht es dann mehrere Monate, in denen wir die Texte ausarbeiten. Wir schreiben immer neue Versionen, bis wir die Endfassung haben. That song, I came up with the vocal melody in the practice space and then, you know, usually over several months we work over the lyrics and write them and rewrite them and rewrite them and rewrite them until we get the final draft. Rough, but I suck it into every stitch, trying to fit Das war die Ouvertüre von Sleater Kinney's Comeback-Album No Cities to Love, Price Tag, gesungen von Corinne Tucker aus der Perspektive einer alleinerziehenden Mutter in den USA. In dem Text des letzten Songs des Albums gibt es Passagen, die den Rückzug der Band aus der Welt des Showbusiness anno 2006 zu spiegeln scheinen. Der Song Fade beginnt mit den Zeilen: Wenn der letzte Lichtstreif vergeht, der Spot aufhört zu strahlen, wenn es keinen Morgen mehr gibt, dann fängst du besser an zu leben. Fade endet mit den Zeilen: Wenn das wirklich unser Schwanengesang ist, mein Schatz, dann lass es krachen, wie nie zuvor. Einer autobiografischen Deutung des Songs konnte sich Corinne Tucker allerdings nicht anschließen. Das Ende der ersten Phase von Sleater Kinney sei nur zu geringen Teilen in den Song eingegangen. There's a little bit of that in the song. I mean, I think that the song is really based on a character who's singing, who is, you know, one part David Bowie, one part Freddie Mercury, one part Kate Bush. I mean, there's a lot of different kind of. Der Song Fade basiert auf einer erfundenen Figur. Sie hat Anteile von David Bowie, Freddie Mercury, Kate Bush. Und überhaupt finden sich da viele Heldenstimmen wieder, weil die Hauptfigur des Songs dieser Vorstellung von einem großen, mythologischen Rocksänger nachempfunden ist. Die Grundlage des Songs ist also ein fast heldenhafter Charakter aus der Rockwelt. Aber der Song denkt auch darüber nach, wie merkwürdig das Leben in einer Rockband ist. Darüber, wie überlebensgroß die Rolle ist, die man da spielt. Und wie sich das alles eventuell auf dein ganz normales Leben auswirkt. What kind of effect it might have on your regular life, you know? When the last strip light is dimming, spotlight starts to fade. I think that there are elements that are autobiographical, but it's mostly about the imagination. Es gibt in den Texten schon autobiografische Elemente, aber die Hauptrolle spielt trotzdem die Fantasie. Auf der Bühne musst du überlebensgroß sein, eine Rolle spielen, die du bis an das hintere Ende einer riesigen Halle projizieren kannst. Diese Rolle kann fast etwas Heldenhaftes oder Unheimliches haben. Daran musst du beim Songschreiben denken, denn solche Songs bewegen die Leute dann bei Konzerten emotional. Deshalb gibt es in dem Song Fade auch diese Figur mit dieser gigantischen, dramatischen Diva-Rolle. Du weißt einfach, wie gut das auf der Bühne wirkt. Ich glaube also, dass beim Songschreiben die Fantasie eine wesentlich größere Rolle spielt. Du nimmst vielleicht eine winzige Gefühlsregung von dir selber und dann musst du einfach in der Lage sein, deiner Fantasie beim Kreieren der fiktiven Person völlig freien Lauf zu lassen. Tiny thing that you felt in your life and just, you know, you have to be able to let it run wild with this character that you're drawing. Der Gedanke des Rollenspiels taucht auch in einigen Aussagen von Carrie Brownstein auf. Musik war ihre Erlösung, schrieb sie einmal in ihrem Blog. Während ihrer Schulzeit war Carrie Brownstein extrem schüchtern und bekam vor anderen kaum ein Wort heraus. Auch in den Anfangstagen von Sleater-Kinney sei sie auf der Bühne ziemlich schüchtern gewesen. Sie hätte nicht viel mehr gemacht, als Gitarre zu spielen. Sie hätte dann aber gelernt, sich auszudrücken und ein Gespür für ihr eigenes Selbst zu entwickeln, das größer war als ihr alltägliches Ich. Von da an habe sie viel Freiheit gespürt. Corin Tucker kann das sehr gut nachvollziehen. Yes, definitely. Definitely, because on stage you are really allowed to reinvent yourself 100%. So auf der Bühne darfst du dich wirklich komplett neu erfinden. Egal, wie ohnmächtig du dich in deinem alltäglichen Leben fühlst, egal, welche persönliche Geschichte du hast, das spielt alles überhaupt keine Rolle. Wenn du auf eine Bühne steigst, bekommst du auf einmal das Geschenk, dass du jetzt deine eigene Geschichte schreiben kannst. Alles, was du sagst, die Rolle, die du spielst, darüber bestimmst nur du, besonders in einer Band. Mit so einer Vollmacht hast du für deine Rolle unbegrenzte Möglichkeiten. Das ist ein wirklich wunderbares Gefühl von Freiheit auf der Bühne. It's a really wonderful sense of freedom on stage. Auch Gefühle von Freiheit sind allerdings nicht umsonst zu haben. Für eine 42-jährige Mutter mit zwei Kindern und Ehemann gibt es aber natürlich andere Anstrengungen als für eine Musikerin von Mitte 20 zu Beginn ihrer Karriere. It's interesting. I mean, it's very challenging to go on tour, because it's hard to be away from my children. Es ist eine ziemliche Herausforderung, auf Tournee zu gehen, weil es mir schwer fällt, nicht bei meinen Kindern zu sein. Aber bei dieser Tournee mit Sleater-Kinney haben wir die Fahrten, Transport und Unterkunft etwas besser vorbereitet. Die Tourneeabschnitte sind kürzer, ich bin nicht so lange weg. Mein Mann kann sich auch um die Kinder kümmern, weil sie jetzt schon älter sind. Und wir haben das Glück, dass uns genügend Leute kennen und wir so beliebt sind, dass wir auf diesen Tourneen ganz gut verdienen können. Das ist schon ein guter Job. Ich bin wirklich gerne Musikerin, aber wir können das Ganze inzwischen auch so vorbereiten, dass man nachher mit etwas Geld nach Hause kommt. Ich bin wirklich sehr damit zufrieden, wie sich die Dinge entwickelt haben. I'm very pleased with how things have gone so far. Circa 600.000 Platten sollen Sleater-Kinney im Laufe ihrer Karriere verkauft haben. An allen, zum Teil recht erfolgreichen Platten, war Corin Tucker auch als Co-Autorin sämtlicher Songs beteiligt, wofür sie dann auch Tantiemen erhalten haben sollte. Und eingedenk der zahllosen internationalen Tourneen könnte man also annehmen, dass sie nur vom Musikmachen leben kann. Als ich beim Interview Corin Tucker daraufhin ansprach, musste sie kurz lächeln. I have a day job. Yeah, I work part-time doing web development in a job. Neben der Musik habe ich noch einen Teilzeitjob. Ich arbeite an der Entwicklung von Websites. Ich bin sehr dankbar für diesen Job. Die Tourneen von Sleater-Kinney unterliegen besonderen Bedingungen. Carrie arbeitet als Autorin und Schauspielerin der Fernsehserie Portlandia. Deshalb können Sleater-Kinney über einen ziemlich langen Zeitraum hinweg nicht auf Tournee gehen. Für mich passt das schon. Ich will nämlich nicht das ganze Jahr unterwegs sein. Ich bin sehr glücklich, wenn ich bei meiner Familie zu Hause bin. Wir schätzen uns glücklich, dass wir diese tollen Konzerte geben können, es gut läuft und für den Rest der Zeit in anderen Berufen arbeiten und ein anderes Leben führen können. Wer sich für die Musik Slater-Kinneys begeistert und eines der mitreißenden Konzerte der diesjährigen Tournee erlebt hat, würde natürlich zu gerne wissen, ob die Wiederauferstehung des Trios eine Zukunft hat. Corin Tucker mochte oder konnte sich beim Interview im März in Antwerpen nicht festlegen. Sie, Janet Weiss und Carrie Brownstein hätten sich nur auf die Produktion der neuen Platte und ein Jahr mit Tourneen geeinigt. Sie hätten viel Spaß im Moment und lebten nur in der Gegenwart. Right now we just agreed to do this record and do this year of touring. We're just enjoying it and living in the moment. Deutschlandfunk. Programmtipp. Feldarbeit von Hand. In Entwicklungsländern versorgen traditionell arbeitende Bauern zu 80% die lokalen Lebensmittelmärkte. Ihre Methoden sind Jahrhunderte alt. What we think is that it's probably one of the oldest crop on earth. Wir gehen davon aus, dass es die älteste Feldfrucht ist. Offenbar wurde Taro vor etwa 12.000 Jahren kultiviert, noch vor dem Weizen etwa. Was domesticated in the Middle East. Die UN-Landwirtschaftsorganisation FAO will solche Systeme, die auch heute noch produktiv sind, unterstützen. Unser Magazin Umwelt und Verbraucher stellt einige der als Agrarkulturerbe ausgezeichneten Methoden vor. Die Gärten müssen wieder gepflegt werden. Unsere Kooperative kümmert sich jetzt um 4 weitere Gärten, damit sie nicht verwildern. Wir glauben fest an den Anbau von Zitrusfrüchten und an unsere Zitronen. Die Welterbestätten der Landwirtschaft. Beginn der Serie am Mittwoch um 11.35 Uhr. Frankreich hat ein nationales Jazzorchester, das ONG. Der Bandleader wird alle Jahre wieder von einem Gremium gewählt und darf sich dann sein Wunschorchester zusammenstellen. C'est une longue quête, une longue route. Das ist ein langer Prozess, ein langer Weg. Zunächst mal viele Jahre Erfahrung mit großen Ensembles und dem Schreiben für sie. Und dann habe ich in vielen Konstellationen mit verschiedensten Leuten gearbeitet. Ich denke, man muss Lust verspüren, Leute zusammenzubringen und Musik für sie zu schreiben. Ihnen Freude bereiten. Die Jazz Facts stellen das Orchester und sein Europa-Projekt vor. Am Donnerstag um 21.05 Uhr. Wer Schäfer werden will, muss Idealist sein und man muss Spaß an der Sache haben. Es gibt auch Tage, wenn einer käme, der könnte so für 5 Euro alle kaufen. Und darf selbst nicht auf die allzu großen Sprünge hoffen. Also statistisch liegen wir bei etwas über 5 Euro die Stunde. Ein Schäferstündchen im Wochenendjournal. Am Samstagmorgen ab 9.10 Uhr. Komm. Unsere Hörtipps für die nächste Woche. Die Welterbestätten der Landwirtschaft. Ab Mittwoch in Umwelt und Verbraucher. 11.35 Uhr. Das französische Orchestre National de Jazz. Donnerstag, Jazz Facts, 21.05 Uhr. Und von Beruf Schäfer. Am Samstag im Wochenendjournal, 9.10 Uhr.